Gleiche wilde Blut. Ich liebe dich und du liebst mich. Das gibt mir tollen Mut. Schwöre heute ich dir ewige Treu, gehöre ich dir jede Nacht neu. Tanz mit mir, küss mich hier, geb ich dir heute oder nie. Ich spür in mir, ich fühl in dir das gleiche wilde Blut. Wenn die Mazurka wirbelt im Kreis, küss mich, oh, Jachin, kuss so heiß. Lass mich glücklich sein. Lass mich glücklich sein.